Meine Leitungen glühen, alle wollen auf die Gipfelparty. Und wer aber keine Karte jetzt bekommt, nicht durchkommt. Sonderzüge sind da eingesetzt. Dann die Gipfelparty-Besucher können mit der integrierten Bahnkarte auch fahren, aber sie sollen die Sonderzüge benutzen. Wenn es aber nicht geht, gilt das auch, ja? Wir haben 23.38 Uhr. A superstar, ready to party, ready to party. 0 auf 14 gleich, das nächste Gewinnspiel. Und jetzt machen wir kurz die Aktion mit den Gipfelparty. Sitzen wir kurz aus während dem Gewinnspiel für die Titel erraten. Ja, sonst kommen wir nämlich ein bisschen durcheinander. Nachschwimmer, aber ihr dürft auf keinen Fall abschalten oder gar ins Bett gehen oder was auch immer, weil, da habe ich ja, und das brennt mir in den Händen, eine Flugreise. Und zwar 16 Tage nach Bangkok. Und zwar vom 18. März bis 4. April gibt es zu gewinnen noch. Und ein Flug nach Paris, Straßburg, Paris, ein Wochenende. Und da kann man sich raussuchen bis Ende März. Allerdings zwei Personen und die müssen verheiratet sein. Ey, das wäre für meinen Freund. Nein, das wäre nichts für ihn. Oder? Deswegen fällt mir noch kein Ei aus der Hose. Das kann ich nicht zulassen, dass du das machst. Bad Habit Boys. Und das ist der Woody von einem Remix. 0:34. Hallo. We'll be right back. countdown has begun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Ja, 0:50 Uhr. Hi nach Schwimmer, ihr geht ins Wochenende. Immer freitags ist der Levit Schade hier bei Radio Regenbogen. Ich bin nicht allein, da ist noch dieser Feigling dabei. Wie heißt der wieder, wa? Kann ich ja gleich was richtig stellen. Ich bin kein Feigling. Oder können Feiglinge neuerdings 4 Touchdowns in einem Spiel fertig kriegen? Ja, ja, ja. Jetzt lassen wir die Leitungen glühen. Und zwar, jetzt geht es um die Reise vom Reisebüro Lessa aus Baden-Baden. 16 Tage, vom 18. März bis 4. April, Einflug Bangkok. Frankfurt, Bangkok und zurück. Wert über 1.000 Mark. 08.000, 34, 35, 36. Die Frage ist, wo findet die Radio Regenbogen Gipfelparty statt? Das möchte ich wissen. We'll be right back. Erl, Moment mal. Wir werden gewinnen. Erl. Wir gewinnen gewaltig. Wir gewinnen in der Bandi-Tradition. Wir bescheißen, wo wir nur können. Erl, du machst bei dieser Reise nicht mit. Das ist aber ganz klar. Weil ich genau weiß, dass du nicht reell mitspielst, oder? Sehe ich vielleicht wie ein Betrüger aus? Ja, genau. Ja. Das ist wieder mal klasse. Nein, du machst nicht mit, Erl. Blöder Hund. Sorry, wenn du weiter so frech bist, dann wird hier gleich der Bandi-Kampfruf erscheinen. Nein, Erl, jetzt nicht. Bandi! Hilfe! Durchgeknallter Turbospaß. Oh gut. Der geballte Angriff auf die Lachmuskeln. Das denke ich auch. Hey! Das total ausgeflippte KDO! Oh, oh, oh. Unicorn 99, 1.48 Uhr. Unicorn. Wie gesagt, die Gipfelparty, die Witterung ist ja optimal. Da fahren ja einige Sonderzüge ab Mannheim zum Beispiel, Karlsruhe. Erkundigt euch bitte. Unicorn. Ein kostenloser Shuttle-Service. Auf dem Feldberg. Radio, von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Nachtschwärmer! 1, 2, 3, ein! Hey, DJ! Wir machen jetzt Rabatz! Juhu! Hier geht's wieder ins Wochenende! Du bist echt unschlagbar! Damit kriegst du voll im Traum! Ja! Viel Spaß und jede Menge Unsinn! Anschnallen, Leute, jetzt geben wir richtig Gas! Wir haben 22.09 Uhr und das ist ein ganz neuer Song. Astral, Remember. Ich habe jede Menge neue Sachen dabei. Wieder eins besser als das andere. Aber jetzt gibt es jetzt mal was anderes. Jetzt geht's los und du bist mittendrin. And every nation, listen. Ganz neues Teil. Mach mal lauter heißt der Titel. Und der Interpret heißt Lautsprecher. Wie sinnlich. So, 22.24 Uhr. Kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Ah ja, ich hab's gedacht, er ist da. Hallo Al! Erzähl mal, wie du heißt. Mann, Bundy. B-U-N-D-Y, Al Bundy. Gewinner der Stadtmeisterschaft 66, 4 Touchdowns. Und ich spreche nicht von einem Jahr. In einem Spiel. Ja, wissen wir ja auch. 22 Uhr und 30 Minuten, der Radio Regenbogen Verkehrsservice mit zwei Meldungen. A5 Frankfurt Richtung Karlsruhe zwischen Heidelberg-Schwetzingen und Waldorf-Wiesloch Baustelle. 1 Kilometer Stau. Und auf der A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Pforzheim-Ost und Pforzheim-West. Unfall, 2 Kilometer Stau. Bitte fahren Sie vorsichtig. Die Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Jetzt heißt Achtung Aufnahme. Prezioso, die ganz neue. Attacke! Oh. Action! Schlackert ihr mit den Ohren? Damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Ja! Hello, back to the hometown, Surf City. Was gibt's denn da? Die Extrawurst. 5, 4, 3, 2, 1. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.

Hey Nachtschwärmer, hier geht's ins Wochenende. Jetzt habe ich wieder was Neues hier. Der Song nennt sich Techno-Tabis. Winke, winke. Aber ich habe gar nichts von denen gehört. Kein und nix und so. Mal reinhören. Geben schon mächtig Gas an. Wir haben 22.44 Uhr. Ein Lied geht um die Welt. Ein Lied, das euch gefällt. Freestyle flow, I'm here to go to let you know. Die doofe Witze-Ecke. Hi Nachtschema, hallo Blondies, hallo Kelly. Aber jetzt zahlen Sie Blondinen zurück. Das ist nämlich was, das ist von Blondinen geschrieben. Zum Beispiel, ich wage es ja kaum zu sagen, aber ich lese nur vor. Was ist der Unterschied zwischen einem Mann und einem Joghurt? Antwort, das Joghurt hat Kultur. Das ist ja wieder hart her. Oder dieser Spruch. Lieber einen Mann als gar keinen Ärger. Aber nein, ich muss bei den Blondies gut Wetter machen. Kind sitzt in der Badewanne. Ne? Wo ist denn der Waschlappen? Ach, der ist nur mal kurz Zigaretten holen. Hallo, Faschingsfreunde. Habe ich jetzt wieder Punkte bei den Blondinen? Noch ein kleiner Nachschlag. Was ist ein Mann in Salzsäure? Ein gelöstes Problem. So, nachher gleich volle Stunde, da gibt's Aktuelles, aber nachher geht's gleich wieder weiter. So wieder Streit hier ohne Ende, ja? Hallo Schatz, du hast mir meinen Tag versaut. Daran bist du selbst schuld. Frag mich morgens eben nicht, wie alt du aussiehst. Sei doch bitte schon wieder so sauer, oder? Irritiert es jemanden, dass ich seit Tagen nichts gegessen habe? Das interessiert kein Mensch.

nur 1 Uhr und 11. Ein göttliches Teil. Rank One heißt das. Airwave. Freunde, alles so wieder sauer. Er hätte gern die Reise auch gehabt. Oder den Flug, sag ich mal, Reise. Was hättest du da gemacht? Um Tussis aufzureißen. Da kann ich nicht, das kann ich nicht zulassen, ja. Brauchst du gar nicht sauer zu sein, Schuhverkäufer. So, jetzt wissen wir, dass dieser nicht nur blöd ist, sondern auch keinen Musikgeschmack hat. Komm, halt dich raus hier. Was hältst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge? Ich bin ein Langweiler. Okay, okay, macht's euch bequem, gleich geht's weiter. Let's party, party, party. check it out. Brandhaus, brandneu. Eiko van Dijko, Let's Party heißt der Song. Und dieses Sample, das er da reingemacht hat, das kommt noch bekannt vor aus dem Film, oder? Jetzt wollen wir mal sehen, wo ich gelandet bin, um 23.24 Uhr, nämlich in Villingen-Schwenningen, ja? Ja. Und zwar welcher Stadtteil, Villingen? Wörschwalde. Aha, gut. Jetzt wollen wir mal von dir hören, lieber Andreas, 5 in der Breiten. 18. Ja. Anne Lee. Ja. Jambu. Ja. Eiffel 65. Genau. Und Passion Fruit. Yo! Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Er hat gewonnen, Powerplay. Attention everyone, this is an emergency broadcast. The unpleasant noise you are about to hear coming from your radio is not a mistake. Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go, so that you can make the sound... Super, jetzt machen wir neue Vorstellung, die neue Taucher. Disco Tip! Taucher. Taucher, die neue Science Fiction. Sesh Adelante Remix Spezial nur für Nachtschwärmer. So um 23.47 Uhr. Edmund aus Neustadt, auch mit dem Handy, ja, unterwegs. Jawohl. Alle Leute sind mit dem Handy unterwegs. So, wie meinst du jetzt, wie heißen die zwei da, wo da gesungen haben? Ich denke, dass das Ricky Poveri ist. Das war mal früher so, das Original, aber die sind es jetzt nicht. Oh. No, Edmund, tschüss. Hallo Neckar Gemünd, hallo Jürgen. Und welche Gruppe war das, meinst du? Aber. Nein! So, jetzt bin ich bei Michael in Aachen-Fautenbach gelandet. Wie meinst du, wie heißen die zwei? Modern Talking. Oh, no! No! Das macht mir richtig Spaß nach Schwimmer. Na, wie könnten die heißen? 08000 34 35 36. Das wird heiß. Jetzt hallo Markus aus Hecklingen. Und das ist in der Nähe von Kenzingen, ja? Ja, richtig. Okay. Und was meinst du, wer das wohl war? Das war die Gruppe 18. Oh, no! Hätte von denen sein können, vom Gesang her, aber ist es nicht. Das wird ein heißes Rennen. Jetzt grüße ich den Herbert aus Mannheim. Aus Mannheim. Herbert. Ja, hallo. Lass hören. Albano und Romina Power. Oh, no! Auch nicht. Aus Freiburg. Hallo, hallo. Hallo, Radio Regenbogen. Und zwar, ich denke, das ist Angels. Oh, no! Ah, oh, nein, das darf nicht wahr sein. Meine Leitungen laufen derart heiß. Hallo Mike aus Rheinau-Freistädt, Nähe Aachen, sagen wir mal, ja? Ja, auch hi. Auch im Auto? Ja. Wunderbar. Ja, auch im Auto. Ja. Und das, der Interpreter ist DJ Tequila und Grappa oder Kratta. DJ JT Killer und Grappa. Was ist es? Gewonnen! Ein echter Volltreffer. Das ist ja toll. Das ist ja wirklich super. DJ Tequila und Krapper. Oh Mann. Einsame Spitze. Du hast es geschafft. Er hat es geschafft, der Mike. Hat hier jemand Lust auf eine Party? Dann geht's ab mal. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. Jetzt haben wir gleich wieder volle Stunde für Aktuelles. Gibt es da jetzt Zeit? Und dann nachher geht es wieder los mit unserem nächsten Gewinnspiel. Zwischendurch sollten wir uns über einen Loser unterhalten. Ich bin eine Legende. Ich habe 4 Touchdowns in einem Spiel geschafft im Pokal. Ja, aber das wissen wir. Aber das war vor 20 Jahren. heute spielst du in der AHA-Mannschaft, oder wie? Erzähl mal. Nächste Woche spielen wir gegen das Shaky Acres Alten- und Pflegeheim. Deren bester Spieler hat Blasenprobleme. Die beobachten ihn und reagieren, wenn er rausgeht. Peggy, mit dem würde ich mich auf der Straße nicht mehr zeigen, oder? Ignoriere ihn einfach. Das hat der Erfolg auch getan. Al, wir haben ein ernstes Gespräch zu führen. Wir ziehen uns jetzt zurück und das machen wir während der Nachrichten, okay? Nein, nicht die Nachrichten. Schuhnachrichten. Pabalapap. Ziemlich neu, Highgate Pitchin. Super. Schuhverkäufer.